Reine Wingel auf Wegen des Lebens. Prolog. Mit 25 ist Rainer ein recht junger Schriftsteller. Auch wenn er noch keinen Bestseller geschrieben hat, werden seine Bücher gut verkauft und ermöglichen es ihm, so und durch Videos, die er auf YouTube macht, ein halbwegs gutes Leben. Mit Frauen hat er wenig am Hut, obwohl er sowohl auf Frauen als auch auf Männer ein Auge wirft. Das Problem war bislang nur, dass die wenigen Frauen, an denen er Interesse hatte und die er ansprach, ihm entweder direkt einen Kopf gegeben haben oder aber ihn übel mitgespielt hatten. Sexuelle Erfahrungen hat er keine gemacht, nicht mal einen Kuss. Naja, außer seine Mutter und Schwester als Kind, aber das zählt ja wohl nicht. Mal abgesehen davon, dass ein Kuss auf die Wange wohl kaum Knutschen gleichkommt. Mal ehrlich, die Geschichte nimmt eine andere Wendung als gewollt. Zurück zum Thema. Es springt ein kleiner Betrag monatlich raus, aber er reicht, um sein Haus, Auto und sich einige kleine Annehmlichkeiten zu leisten. Dazu gehörte auch dreimal im Jahr ein Urlaub von 2 bis 3 Wochen an schönen Orten oder einmal die Woche in die Sauna sowie eine Jahreskarte für das Schwimmbad. Ja, alles in allem konnte er sich nicht beschweren. Nur eine Frau wünschte er sich trotzdem. Es war schön und gut, mit anderen Männern seinen Spaß zu haben, aber es füllte ihn nicht aus und mehr als eine sexuelle Beziehung war einfach nicht drin. Es war ja auch nicht so, dass er es nicht versuchte, eine Frau zu finden. Im Gegenteil, nachdem er in der realen Welt keinen Erfolg hatte, begann er hier und da auf Online-Portalen zu suchen oder auch über Magazine. Leider immer ohne Erfolg. Nicht nur, dass die meisten aller Online-Portale nur Geldmacherei waren, die wenigen, die es nicht waren, sind noch dazu nur auf Sex aus, was zwar schön und gut ist, ihm aber nicht gerade viel Hoffnung gibt, dass daraus mehr als ein One-Night-Stand werden kann. Etwas, was er überhaupt nicht abkonnte. Nicht mal mit anderen Männern mochte er das. Sicher, er hatte schon den einen oder anderen, aber gerade deshalb wollte er das nicht zur Gewohnheit werden lassen. Selbst in der Sauna, in der er ab und an war, mochte er das nicht. Wobei es da normal war. Aber das und mehr erfahrt ihr in folgenden Kapiteln. Viel Spaß!